Du hast mich mal gefragt, warum ich dich nicht mag und warum ich dir nicht sag, du stehst vor mir. Oh, ich wollte freundlich sein, ich schlug immer auf dich ein, bis du am Boden lagst, am Boden lagst, am Boden lagst. Fiel mir erst nicht ein, doch dann kamst du herein. Die Bilder vor meinen Augen, du bist ein Schwein. Fragst immer von wahrer Freundschaft, von Ehrlichkeit und so. Seit deinem falschen Grinsen lauf ich heute noch aufs Klo und oh, oh, oh. Dass man Scheiße so hoch stapeln kann.